Petrus steht an der Himmelstür und schaut sich so an, wer alles neu in den Himmel kommt. Da steht auf einmal ein junges Pärchen vor Petrus und sagt zu ihm: Du Petrus, das war eigentlich nicht geplant, dass wir jetzt schon hier oben sind. Wir hatten eigentlich was anderes vor. Wir waren gerade auf dem Weg zu unserer Hochzeit. Und wir hatten uns so auf unsere Hochzeit gefreut, Petrus. Sag mal, Petrus, kannst du da nicht noch was machen? Also könnten wir nicht einfach hier oben im Himmel heiraten? Geht das nicht, Petrus? Und Petrus guckt die beiden sehr skeptisch an und sagt: Also das wird schwer. Aber ich guck mal, was sich machen lässt. Geht ihr beiden schon mal rein? Ich melde mich wieder bei euch, wenn alles vorbereitet ist. Also betritt das Pärchen den Himmel. Die beiden warten einen Tag, sie warten eine Woche und Petrus kommt nicht. Sie warten einen Monat, sie warten ein Jahr, Petrus kommt immer noch nicht. Sie warten 10 Jahre, immer noch keine Spur von Petrus. Nach 100 Jahren kommt Petrus, leicht entnervt und sagt: So ihr Lieben, alles ist vorbereitet, ihr könnt heiraten. Die beiden heiraten. Es ist, ehrlich gesagt, eine ziemlich schlichte Hochzeit. Man könnte fast sagen, langweilig. 30 Jahre später kommt das Pärchen wieder zu Petrus und sagt: Petrus, wir haben gemerkt, wir beide passen doch nicht so richtig zueinander. Und die Vorstellung, jetzt die ganze Ewigkeit miteinander verbringen zu müssen. Also Petrus, wir hätten da mal eine Frage. Kann man sich hier oben eigentlich scheiden lassen? Und Petrus guckt die beiden völlig entsetzt an und sagt: Das ist doch bitte nicht euer Ernst. Ich habe 100 Jahre hier oben nach einem Pastor suchen müssen. Ich suche doch jetzt nicht die halbe Ewigkeit nach einem Anwalt. So könnte man mit einem kleinen Augenzwinkern beschreiben, welche Sorgen man sich machen kann, wenn man auf den Himmel blickt. Wie läuft das denn eigentlich im Himmel ab? So im Detail. Wie geht das? Wenn die Ewigkeit ein großes Festmahl ist, an einem lang gedeckten Tisch man da sitzt, was ist, wenn ich die Ewigkeit neben so einer Labertasche sitze, die mich die ganze Zeit zutextet? Bitte nicht. Im Mittelalter hat man sogar die Frage diskutiert, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Und das macht ja Sinn, so eine Frage zu diskutieren, kein Scherz, weil man will ja nicht, dass es im Himmel Platzprobleme gibt. Und je mehr Seelen so auf die Fläche einer Nadelspitze passen, desto praktischer wird es. Man hat sogar im Mittelalter die Frage diskutiert, wie wir aussehen werden im Himmel, und zwar welches Alter wir da so haben werden. Also wirst du im Himmel so aussehen, wie du mit 80 aussiehst oder eher mit 10? Und die Theologen des Mittelalters haben sich dann geeinigt und gesagt: Nein, wir werden aussehen wie mit 30. Weil schließlich war Jesus ja auch ungefähr 30, als er auf dieser Erde öffentlich auftrat. Und dann werden wir also auch ungefähr aussehen, wie wir halt mit 30 aussahen. Und das könnte, also manche haben von uns noch eine Chance, mit 30 zu bestimmen, wie wir aussehen. Andere denken: Oh nein, welche Frisur ich mit 30 hatte, so eine Frisur will ich jetzt nicht unbedingt für die ganze Ewigkeit haben. Also ich hatte mit 30, also mit knapp 30 lange Haare, so ein Zopf, das jetzt die Ewigkeit. Also wenn man so über die Ewigkeit nachdenkt, dann kann man so mit Schmunzeln sich manche Fragen stellen. Aber man kann sich natürlich auch ernste Sorgen machen, wenn es um die Ewigkeit geht. Vor 2000 Jahren lebten die ersten Christen in einer griechischen Stadt Thessaloniki. Und die haben sich auch Sorgen gemacht, als sie an den Himmel gedacht haben. Die hatten nämlich in der Gemeinde manche Menschen beerdigen müssen. Die waren verstorben. Und der Gemeinde war klar, die werden in der Ewigkeit auch bei Jesus sein. Aber sie hatten andere Angst. Sie wussten nämlich, Jesus wird wiederkommen. Und sie hatten die Vorstellung, Jesus wird erst auf dieser Erde sein großes messianisches Friedensreich aufrichten. Die große Party geht schon los. Und erst dann würde das Weltgericht kommen und die Ewigkeit. Und dann hatten die Leute in Thessaloniki Angst und sagten: Naja, aber wenn Jesus kommt und sein Friedensreich aufrichtet, dann sind die verstorben sind, ja gar nicht dabei. Die verpassen ja die große Party. Die kommen erst dazu, wenn wir in der Ewigkeit bei Jesus sein werden. Und denen schreibt Paulus einen Brief. Und er macht ihn sehr klar: Leute, macht euch keine Sorgen. Die werden es nicht verpassen. Auf gar keinen Fall. Paulus schreibt es so: Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also, macht euch keine Sorgen, es werden alle dabei sein, wenn Jesus kommt. Und dann beschreibt er das Kommen von Jesus mit dem Bild der Entrückung. Also Jesus kommt vom Himmel und wir kommen ihm entgegen. Und das ist so eine Bibelstelle in 1. Thessalonicher 4, wo manchmal Christen echt so ins Stolpern kommen und sagen, oh, wie ist das zu verstehen? Und was ich spannend finde, ist, dass Paulus hier anspielt auf einen antiken Triumphzug. Es gibt sogar manche Vokabeln, die er hier benutzt, die man so von antiken Triumphzügen kennt. Und das kannten auch die Christen aus Thessaloniki. Also Thessaloniki, dass wenn eine wichtige Person zur Stadt kommt, zum Beispiel der Kaiser, dann kommt die Bevölkerung der Stadt dem Kaiser entgegen. Und gemeinsam gestalten sie diesen großartigen Triumphzug. Und Paulus sagt, so ungefähr in die Richtung wird das sein, wenn Jesus kommt. Er kommt zum Triumph und wir gehen ihm entgegen, weil die Party anbricht. Und wenn wir ihm entgegengehen, werden alle dabei sein, sagt Paulus, die schon gestorben sind und die noch leben. Und keiner wird was verpassen. Und ich finde, dass dieser Grundgedanke von Paulus total genial ist für Ostern, zu sagen, hey, macht euch um die Details keine Sorgen, denn die Hauptsache ist, ihr werdet bei Jesus sein. Das schreibt Paulus, er sagt, wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Das heißt, wenn ich die Ewigkeit bei Jesus sein werde, bei dem, den ich liebe und der für mich alles gegeben hat, dann brauche ich mir echt um die Details keine Sorgen zu machen. Weil ich ziemlich zuversichtlich bin, dass Jesus sich schon um die Details kümmern wird. Deswegen ist an Ostern die Hauptbotschaft, Jesus ist auferstanden und wir werden auch auferstehen und einen Triumphzug machen mit Jesus gemeinsam und in der Ewigkeit bei Jesus sein. Das heißt, wenn wir 2000 Jahre in die Vergangenheit blicken, auf das, was an Ostern passiert ist, dass Jesus auferstanden ist, dann blicken wir gleichzeitig in unsere Zukunft und sehen, dass auch wir auferstehen werden. Wir werden mit Jesus leben in Ewigkeit. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Botschaft, oder? Und ich glaube, sie gilt auch für Anwälte und Pastoren. Frohe Ostern.